die Zeitung, sei gewillt. Bernardina seine Schwestern stillt. Honka stöhnt vor sich hin. Leichen senken ging sehr schwer, doch es ging. Klau, Lies und Kotz, den meinungsbildenden Rotz. Die Gazette von Format steckt im Volk das labile Rückgrat. Mutter beißt bei Vollmond ihr Kind. Kaum zu glauben, doch der Headliner stimmt. Und Liz Taylor, katastrophal, heiratet heimlich im Negerkral. Klau, Lies und Kotz, den meinungsbildenden Rotz. Die Gazette von Format steckt im Volk das labile Rückgrat. Zerstört deine Ehe. Klau, Lies und Kotz. Frauen prügeln sich um Reis und Konserven. Klau, Lies und Kotz. Und erschoss Millionär. Klau, Lies und Kotz. Vater von Fix und Foxy heiratet zum vierten Mal. Klau, Lies und Kotz. Deutsche Marktfrau duzt den Polizisten. Klau, Lies und Kotz. Wer seine Frau verprügelt, verliert den Führerschein. Klau, Lies und Kotz. Oma sah einen nackten Mann und fiel tot um. Klau, Lies und Kotz. Toter bei Uwe Seeler im Garten. Klau, Lies und Kotz, den meinungsbildenden Rotz. Die Gazette von Format stellt dem Volk das labile Rückgrat. Die Gazette von Format stellt dem Volk das labile Rückgrat. Die Gazette von Format stellt dem Volk das labile Rückgrat.